was Schönes wär. Da du run, run, run, da du run, run. Machten sie uns auch nicht das Leben schwer. Da du run, run, run, da du run, run. Du hast du Zeit für mich. Du kommst du sicherlich. Du weißt, ich brauche dich. Da du run, run, run, da du run, run. Wenn die blaue Nacht nicht romantisch wär. Da du run, run, run, da du run, run. Gäb es sicher keine Verliebten mehr. Da du run, run, run, da du run, run. Du hier im Sternenschein. Du lass uns glücklich sein. Du lass mich nie allein. Da du run, run, run, da du run, run. Da du run, run, run, da du run, run. Von dir nicht die Feuerwehr. Da du run, run, run, da du run, run. Braucht dich für mein Herz keine Feuerwehr. Da du run, run, run, da du run, run. Du kannst du nicht verstehen. Du kannst du schlafen gehen. Du, ich muss dich noch sehen. Da du run, run, run, da du run, run. Wenn auf dieser Welt keine Liebe wär. Da du run, run, run, da du run, run. Wäre diese Welt ja schon lange leer. Da du run, run, run, da du run, run. Du siehst den Mond du stehen. Du zum nach Hause gehen. Du ist es viel zu schön. Da du run, run, run, da du run, run. Da du run, run, run, da du run, run. Da du run, run, run, da du run, run. Da du run, run, run, da du run, run.